Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch zur Landesvorstandssitzung der Piraten Nordrhein-Westfalen. Das ist die 8. Vorstandssitzung des, wenn ich das richtig verstehe, 15. Vorstandes heute am 18.11. Es ist 20.33 Uhr und wir beginnen damit, zunächst mal die Beschlussfähigkeit festzustellen. Anwesende sind der Daniel, der Uwe Eichwald, die Tatjana, die Vako, der Wilk und die Isan. Der Bali hat sich entschuldigt bzw. kommt später. Das erste wäre, das Protokoll der letzten Sitzung anzunehmen. Da fehlt ein Link im Pad, ne? Oder bin ich blind? So, Moment. Ah! Da ist es, das Protokoll von vor 14 Tagen vom 4.11. Gibt es Stimmen dagegen? Gibt es Enthaltungen? Ja, ich war nicht dabei. Dann haben wir das Protokoll mit einer Enthaltung angenommen und beginnen mit den Berichten des Landesvorstands und mit Wilk. Bitteschön. Ja, hallo zusammen. Also, die letzten... 10 Tage waren sehr ereignisreich. Ich habe primär versucht, mit Kandidatinnen zu sprechen, die für die Landesliste und für die Aufstellungsversammlung halt vielleicht kandidieren wollen, noch nicht eingetragen sind, wo ich der Meinung bin, die könnten ja eigentlich kandidieren. Und es gab sehr, sehr viele Gespräche, hat viel Spaß gemacht. Und ich glaube, dass wir am Wochenende ein gutes Team zusammenbekommen bei der AV in Bielefeld. Die zweite Säule der Arbeit war die Programmarbeit. Wir haben oder sind angefangen, den 22.11., also am Montag, vorzubereiten, den ich besonders wichtig finde, weil wir an dem Tag halt eben auch mit dem Löschen beginnen und der Ergänzung beginnen wollen. Vielleicht kommt dann noch ein Termin im Dezember, bevor die Frist endet. Es ist auch nicht mehr allzu lange. Auch hier war wieder die Aktivierung der verschiedenen Leute aus den Fachbereichen. Ich habe verschiedene Arbeitskreise besucht, unter anderem auch Energiepolitik. Ich habe geguckt, dass ich Leute aktiviere aus dem Bund, die uns eventuell Programmarbeit machen können, wie zum Beispiel Black Hero AG Drogen, dass die über das NRW-Programm schauen, fachlich das Ganze nochmal vertiefen und gucken, was ist NRW los. Wir müssen einfach von außen ein bisschen Fachkompetenz hereinholen, denn in NRW selbst haben wir zwar Familie, Bildung und Gesundheit gut ausgestattet, aber damit in anderen Sachen fehlt es halt. Gerade so Innenressort und sowas, da ist kaum jemand da, der was machen kann. Und da arbeiten wir intensiv dran, ja, und das ist ein großer Kampf. Und das Zweite war, wer hat dieses Programm 2017 geschrieben? Ich jeden Abend 2 Stunden arbeiten und durchforsten, was aktuell ist. Naja, ich hoffe, wir bekommen ein tolles, super knackiges Wahlprogramm und ich verspreche euch, es wird nicht mehr als 3 DIN-A4-Seiten haben. Danke. Danke, Wilk. Fragen und Anmerkungen machen wir wie immer zum Schluss der Vorstandsberichte. Dann wäre als nächstes ich dran. Ich habe den LPT in Herne, den wir im Januar planen, ins Wiki gepackt, so dass die Anträge, die dann hoffentlich zuhauf reinkommen, auch direkt ins Wiki eingetragen werden können. Ich habe einen Lime-Survey vorbereitet, was an alle Mitglieder gehen soll Ende November. Die Timeline, die wir soweit besprochen hatten für den Landtagswahlkampf, habe ich auch ins Wiki eingestellt. Dann hatten wir eine AGÖ-Sitzung und vertretungsweise war ich mal wieder in einer PolGF-Sitzung. Ja, und die AGÖ arbeitet sich jetzt so ein bisschen vor auf, also beziehungsweise die Webseite für die Landtagswahl. Und dann gab es noch ein paar Tickets. Das war's von mir. Dann haben wir den Obereichwald als nächstes. Ja, also ich habe dann die andere Teamfolge-Sitzung besucht. Gab ja 2 in den letzten 2 Wochen. Ansonsten habe ich viel AGÖA-Arbeit gemacht. Ich habe die Sitzung besucht. Ich habe Social Media gemacht. Mich wieder an die Werbung ein bisschen rangesetzt, dass wir die bald schalten können. Ich habe wieder Fehler auf der Webseite gesucht und einen gefunden und direkt korrigiert. Also da einiges gemacht. Dann habe ich sehr viele Tickets bearbeitet, viel Spam gelöscht. Ich war in der LGS, habe sie teilweise geputzt, ganz ist sie nicht sauber. Aber ihr könnt euch über ein fast sauberes WC freuen, also falls ihr mal in der LGS seid, ne, denkt an mich. Ich war zusammen mit dem Wilk bei der AG Energiepolitik, wo wir schon mal ein bisschen koordiniert haben, zwecks Wahlprogramm, wie wir das regeln wollen, dass wir dann auch Kandidatinnen Schulungen machen können zur Energiepolitik und dass das gerade auch für NRW interessant ist wegen, ne, Braunkohle etc. Dann allgemein Wahlkampfvorbereitungen im Hintergrund ein bisschen schon mal koordiniert, nochmal mit ein paar Leuten aus anderen LVs auch abgesprochen und geguckt, was man da machen kann und auch schon mal ein bisschen geplant. Und dann habe ich Material abgeholt vom Hergon. Müssen wir noch schauen, inwiefern wir das für NRW verwenden können und dürfen. Aber ich habe es schon mal abgeholt und was in NRW liegt, ist in meinen Augen Eigentum von NRW. Köpfigt mich ruhig für die Aussage, aber das von mir. Danke, Uwe Eichwald. Der Bali ist noch nicht da. Dann Daniel. Ja, ich habe ein wenig Vorbereitung für die Aufstellungsversammlung gemacht, habe mich auch nochmal um die LGS gekümmert, habe auch noch aufgeräumt und auch sauber gemacht und ja die Briefwahlaufzählung, Auszählung in der LGS auch gemacht, die wir leider vertagen mussten jetzt aufs nächste Wochenende. Und dann habe ich mich noch kurz ausgetauscht mit dem beim Bufo neu für die Mitgliederverwaltung zuständigen. Der Manuel hat jetzt den Bereich übernommen, mit dem ich da jetzt. Und habe noch ein wenig Forensik für die Wittner Piraten. Danke, Daniel. Dann haben wir die Tatjana. Ja, ich habe ja Tickets bearbeitet und diese ja vor allem auch noch in der Mitgliederverwaltung, also Austritte, Anträge und sonstiges. Dankeschön. Und die San? Ja, Dankeschön. Gibt es Fragen oder Anmerkungen? Könnt ihr gerne in den Sprechenraum kommen? Das sehe ich nicht. Von den Kolleginnen gibt's auch nicht. Wunderbar, dann machen wir weiter. Berichte, Statistik haben wir jetzt leider auch nichts vorliegen. Können wir vielleicht nochmal drauf zurückkommen, wenn der Bali noch nachkommt. Dann haben wir Termine. Wir haben, wie schon erwähnt, am Wochenende 20. 21. November unsere Aufstellungsversammlung zur Landtagswahl als Präsenzveranstaltung Ausrufezeichen, weil wir das nicht anders machen durften laut Wahlleiter, Landeswahlleiter. Werden dann dort vor Ort auch die Auszählung der Briefwahl machen. Da ging es um, ich glaube, 5 Satzungsänderungsanträge, die da noch ausgezählt werden müssen. Und dann haben wir noch einen Termin am 22. November, also direkt an dem Montag nach der Aufstellungsversammlung, ein Wahlkampftreffen im Mumble um 20 Uhr, glaube ich, ne? Ja. Haben wir noch weitere Termine? Okay. Dann kommen wir zu unseren Anträgen. Da haben wir mit der Nummer 476134 Antrag Auskunft auf den aus den Strukturdaten Rheinisches Revier LV NRW vom Frank Grender ISELF, den ich jetzt nicht sehe unter den Zuhörern. Gibt es sonst jemand, der uns zu diesem Antrag was sagen kann? Okay, ich lese den mal eben kurz vor. Ahoi, lieber NRW-Vorstand, ich benötige dringend eine Gesamtübersicht über den aktuellen Stand der Piraten aus. Und dann kommen so ungefähr 15 verschiedene Gemeinden. Ich jetzt nicht im Einzelnen vorlese, kann man im Protokoll nachlesen. Vorläufig reicht die reine Mitgliederanzahl. Bitte bereitet euch aber trotzdem darauf vor, dass auch die Kontaktdaten erforderlich wären. In der Beschreibung steht dann, benötigt werden die Strukturdaten für das Projekt Revier gestalten. Die nächste Einreichungsfrist wurde gerade verlängert bis zum 30. November. Ja, mag jemand von meinen Kolleginnen zu dem Antrag sagen? Meine Frage wäre, was ist das Projekt Revier gestalten? Ja, also ich habe das tatsächlich mal gegoogelt und da geht es halt darum, das Revier zu gestalten. Das ist sozusagen eine Ausschreibung und da kann man bis zum 30. November Projekte und Ideen einreichen. So habe ich mich da schlau gemacht. Ich finde aber keinen Zusammenhang zu dem Antrag, ehrlich gesagt. Also ich verstehe nicht, warum da Mitgliederdaten benötigt werden. Wie gesagt, da kann eigentlich jeder mit seinen Projekten und Ideen sich da online bewerben, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, was machen wir denn jetzt mit diesem Antrag? Eingeladen war der Frank, ne? Ja, der ist oben. Also der wurde eingeladen mit dem Ja. Antrag zusammen. Ja, danke. Ja, dann machen wir vielleicht weiter und wenn der Frank gleich noch kommt, kann er uns dazu ja noch was erzählen. Dann haben wir den nächsten Antrag. 476514, Antrag auf Änderung der Reisekostenabrechnung. Hier Verpflegungspauschale. Der Antrag ist vom Bali. Und lautet, der Vorstand möge beschließen, die Tagespauschale bei den Reisekosten von 24 auf 28 Euro zu erhöhen. Ebenso erhöht sich auch die Pauschale bei mindestens 8 Stunden Aufenthalt von 12 auf 14 Euro. Die 28 Euro beinhalten 20% für ein Frühstück, 5,60 Euro, sowie Mittag- und Abendessen zu 40%, jeweils 11,20 Euro. Den hatten wir auch schon im Umlauf gehabt. Gibt es Fragen dazu? Anmerkungen auch nicht? Nur die Anmerkung, also das Formular für Reisekostenabrechnung ist tatsächlich schon auf besagten neuen Kosten geupdatet worden. Also die geänderten Kosten sind schon im Formular so drin. Wollte ich nur anmerken. Das schreit ja danach, dass wir das dann jetzt auch beschließen. Es wäre schön, wenn wir es beschließen, weil es ist im Formular schon so drin. Dann frage ich mal von oben ab, Daniel. Dafür. Obereichwald. Dafür. Tatjana. Dafür. Ich bin auch dafür, Wilk. Dafür. Isan. Wunderbar. Dann haben wir das einstimmig angenommen. Und das war es auch schon mit unseren Anträgen. Wir hatten einen Umlaufbeschluss. Das war das Ticket 476070. Da hat ein Mitglied einen Gliederungswechsel zum Jahresende beantragt und dem haben wir stattgegeben. Gibt es hier noch Anmerkungen, Fragen aus dem Zuhörerraum? Dann mache ich mal weiter. Dann haben wir als nächsten Top Aktuelles aus den Kommunen NRW. Haben wir jemand hier, der berichten möchte aus seiner Kommune, aus seinem Kreisverband, irgendetwas Neues, Neuartiges, was wir erfahren sollten? Gibt es seitens der Kolleginnen irgendetwas Neues dazu? Ja. Hau rein. Naja, also Wahlkampf beginnt jetzt. Nächste Woche haben wir hier die gesammelte NRW-Politik. Naja, gesammelt nicht, aber vermutlich. Der Kutschaty ist hier vor Ort. Ich habe da ganz guten Kontakt zu den Windenergielobbyisten und werde am Donnerstag auch im Gräflichen Park bei den Gesprächen dabei sein. Was sind das für Gespräche weg? Also es geht halt Windlobbyisten, das sind die Windtage NRW und da geht es um ja, zukünftige Regierung im nächsten Jahr. Das, was die CDU an oder für oder sag ich mal gegen die Windkraft gemacht hat, also im Beispiel hat diese Re-Empowering-Block und halt diese 1000-Meter-Grenze, die gerade bei der Windenergiebranche halt natürlich sehr negativ aufstößt. Und da wird dann halt eben mit Grünen, CDU, das sind dann aber meistens Bundestagsabgeordnete und Kutschaty vom Land, wird dann halt hier vor Ort diskutiert, wie Windkraftausbau trotz dieser Gesetze stattfinden können oder ob man vielleicht eine andere Regierung in NRW braucht. Ah, okay, danke. Okay, nächster Top. Wahlkampfkoordination, Landtagswahl 2022. Wir haben eine Übersichtsseite im Wiki. Die findet man von der Hauptseite auf NRW gehen, drunter scrollen, Landtagswahlen 22. Und auf dieser Übersichtsseite ist eigentlich auch alles weitere verlinkt. Zum Beispiel die How-Tos, wie man eine Aufstellungsversammlung macht, wie man Direktkandidaten wählt. Da wird auch die Seite verlinkt werden, wo wir die Unterstützungsunterschriften sammeln und was wir da auch verlinkt haben. Ich hatte das vorhin schon erwähnt, ist der Zeitplan, den wir abgesprochen haben, auch der befindet sich im Wiki. Und der Wilk will noch mal was sagen. Was? Ich? Wie? Nee. Doch, doch. Ich möchte was anmerken. Also, ich meine, ich bin ja mittlerweile ziemlich erfahren im Wiki suchen. Nicht arbeiten, nicht finden, aber suchen. Es fehlt also die Vernetzung oder die Verknüpfung mit dem 15. Januar in Herne. Also wir sollten vielleicht ein paar mehr Verlinkungen überall platzieren, damit auch solche Dummies wie ich das finden und nicht immer einen ganzen Baum abgrasen müssen. Der Landesparteitag Herne ist aber oben rechts auf der Hauptseite ganz präsent. Ah ja, jetzt gerade ist er da, ja. Aber du hast recht, den sollten wir auch noch mal auf unsere Übersichtsseite packen. Genau, also da, wenn wir über den NRW-Piraten-Wiki eingibst, dann kommst du ja nur auf unsere Seite, nicht auf die Hauptseite. Und da ist er nicht verzeichnet. Und hier ist er jetzt gerade drin, weil irgendein Termin davor jetzt rausgerutscht ist und sozusagen in der einen Wiki-Leiste oben eher sichtbar ist. Okay, gibt es sonst noch Fragen, Anmerkungen zur Landtagswahl? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann haben wir noch Sonstiges Wichtiges, aber da steht nichts im Pad. Hat jemand was Sonstiges Wichtiges? Okay, dann sind wir heute schnell. Dann möchte ich noch darauf verweisen, dass ihr bitte, bitte, bitte, bitte eure Infostände und auch eure sonstigen Veranstaltungen im Wiki-Kalender eintragt. Das ist nicht nur wichtig, um den Termin zu verbreiten, sondern auch wichtig, weil ihr damit diese Veranstaltung oder diesen Infostand dem Landesvorstand sozusagen kundgetan habt und die Haftpflichtversicherung greifen sollte, wenn da mal was passiert. Dann frage ich einmal in die Runde, haben wir heute etwas für den NÖ-Teil? Und wir haben noch den Antrag von Frank oben. Wir müssten noch gucken, was wir mit dem machen. Ja. Ich würde sagen, wie üblich, wenn der Antragsteller nicht da ist, um seinen Antrag vorzustellen, dann vertagen wir ihn. Es sei denn, müsste jemand ihn jetzt eben noch kurz fragen, ob er jetzt irgendwie dazukommt. Nee, weiß ich ja. Ja. Dann sollte der Antragsteller vielleicht kommen und es vorstellen. Mag vielleicht jemand den gerade mal oben holen? Ich kann das nicht wegen der Aufnahme. Ich finde den hier mobil bei mir gerade nicht. Na, ich gehe einfach mal kurz hoch und frage den. Darunter kommen will. Ich finde den irgendwie auch nicht. Ja. Ja, ich kann ja schon mal den nächsten Termin ankündigen. Der ist überraschungsarm in genau exakt 14 Tagen, nämlich am 2. Dezember und wieder um 20.30 Uhr wieder hier in diesem Mumble-Raum. Er kommt. Wunderbar. Hallo Frank. Guten Tag. Frank, es geht um deinen Antrag, den du uns gestellt hattest. Ich scroll. Welchen Antrag? Bezüglich Strukturdaten Rheinisches Revier. Ach so! Ja, da hast du große Fragezeichen bei uns hinterlassen. Okay. Erzähl mal, wozu brauchst du diese Daten und was ist da genau geplant? Also, es geht darum, ihr werdet mitbekommen haben, wir haben die große Bürgerbefragung bezüglich Kohleausstieg 2038, wo das NRW-Ministerium bestimmte, insgesamt sind es 38, oder die Städte, die ich euch genannt habe, glaube ich, war das, ne? So, jetzt ist es für uns, bevor wir anfangen zu arbeiten, war es die Frage, in welchen dieser Gemeinden haben wir überhaupt Piraten, weil diese ganze Bearbeitung muss vor Ort natürlich erfolgen, oder wo lohnt es sich gar nicht, was zu starten? So, und da das übergreifend war, war es halt einfach so, dass ich gesagt habe, ich stelle den Antrag und dann machen wir das als Gesamt-NRW. Gibt es Fragen? Gibt nur dumme Antworten. Frank, hast du die Frage gehört? Nein, ich habe nur gehört irgendwas, was ist Piratenpartei? Frage für uns als es hat eigentlich einen Nutzen, weil wir müssen ja auch noch ein Konzept machen, wie wir uns mit dem Kohleausstieg und der Strukturförderung tatsächlich beschäftigen. Rhein-Erft ist jetzt, glaube ich, heute nicht da. So, da die aber übergreifend arbeiten, ist es halt ja so, dass wir auch für nächstes Jahr noch irgendwas entwickeln müssen. Und das, was halt jetzt einfach die Sache ist, ist halt, im Moment ist es die lokale Arbeit. So, und wie gesagt, wir haben keine auswertenden Daten, welche Städte wir überhaupt bespielen dürften als Piraten. Ich habe da noch eine Frage, Frank. Du erzählst die ganze Zeit über wir. Wer ist wir? Weil, also wir hier im Vorstand, wir hören davon zum ersten Mal. Gibt es da bereits eine Gruppe, die irgendetwas plant oder so? Also die grundlegende Sache kam von Alessa aus dem Kreis Kerpen. Das ist die stellvertretende Vorsitzende, die sich mit ihrer Stadt beschäftigt, weil sie dort auch diese Anfrage bekommen hat. So, und jetzt ist es einfach so, es gibt jetzt den Projektaufruf, der geht bis zum Jahresende, wo lokale Menschen Ideen präsentieren sollen, wie man diese Kohlestruktur ändern kann. Deswegen nur diese, das können aber nur diese Städte machen. Und das, was ich gesagt habe, war, dass ich gesagt habe, bestimmte Ideen kann man ja mal miteinander vergleichen und auch die Leute vernetzen. Und daraus ging es, dass es nicht nur den Rhein-Erft-Kreis, sondern auch Euskirchen und die anderen großen Kreise betrifft. Und deswegen die Frage, wie viele Piraten haben wir eigentlich in den einzelnen Städten, um dann zu sagen, okay, nur die, da lohnt es sich überhaupt was zu machen. Sind das dann wirklich lokale, also kommunale Sachen, die dann wirklich da gemacht werden? Oder geht es da, ich sag mal, dann wirklich um gebietsweite Aktionen, die dann gemacht werden? Weil da wäre ja eigentlich nicht ganz so relevant, wie viel es in den einzelnen Städten gibt. Da wäre ja dann eher vielleicht interessant, wirklich dann über das komplette Gebiet hinweg eine Gruppe, eine AG oder wie auch immer dann quasi zusammenzubringen. Also wie gesagt, es gibt, also es ist ja Landesauftrag, die Gesamtmittel verwaltet das Land NRW. So, darüber gibt es eine Projektgruppe, die nur für dieses Braunkohlerevier ausgestattet ist. So, die haben jetzt, damit ihr eine Größenordnung habt, irgendwo 20 Millionen bis für 2022 ausgeschrieben, wo bestimmte Projektgruppen für die Zukunftsentwicklung gemacht werden. So, und deswegen die Frage war, welche von diesen Städten, und deswegen, ich kann nicht alle sagen, haben wir überhaupt noch Piraten und wird es von denen dann irgendwas kommen, die sich zusammen vernetzen können? Also ich sag mal, aus meiner Sicht jetzt spricht erstmal jetzt grundsätzlich nichts dagegen, grundsätzlich die Zahlen zu geben, dass wir da einen Überblick kriegen, wo es überhaupt noch irgendwie welche gibt innerhalb der Region. Ich sehe jetzt nur den weiteren Zweck, was du beschrieben hast, von wegen, dass wir die kompletten Mitgliederdaten bereithalten sollen, das sehe ich jetzt noch nicht so ganz. Ich denke, der zweite Schritt sollte dann trotzdem eher in die Gruppe, in die Richtung wirklich gehen, dann eher so eine Arbeitsgruppe zusammenzutragen, soweit ich das jetzt verstanden habe. Oder ich habe jetzt irgendwas grundsätzlich noch nicht verstanden. Nein, das, was ich dir sagen kann, und deswegen, das ist ja das, was von Rhein-Erft kommt. Die sind natürlich schon weiter, weil die sich da auch lokal mit beschäftigen, wo die einfach sagen, wenn es jetzt so ist, dass jetzt nicht das, was ich vermute, dass in 80% der Leute gar keine aktiven Piraten mehr da sind, sondern es wirklich Gruppen sind, sollen diese Leute angeschrieben werden, damit diese Arbeitsgruppe dann irgendwo lokal zusammenarbeiten kann. Es geht da zum Beispiel drum, so wer kriegt denn jetzt das Wasserloch, weil es geht ja da zum Beispiel auch darum, sollen die Löcher befüllt werden, sollen sie wieder aufgeschüttet werden, soll da Industrie hin, soll da keine Industrie hin, das sind ja diese Projekte hier, Umwandlungsgesetz NRW. Also es geht ja schlichtweg dann um die beiden Mitgliederdaten darum, ein Schreiben an die Mitglieder zu schicken, von wegen hier macht mit. So habe ich das verstanden und so sehe ich es im Moment auch als Projektgruppe, dass dann die halt von vor Ort irgendwo sich daher selbst zusammenschließen. Ich kann euch aber auch gerne dann, oder ihr kriegt es natürlich dann auch die entsprechenden Unterlagen von diesen Projektgruppen und. Ich weiß nur, dass wir keine kommunalen Mandatsträger haben und deswegen wird es halt etwas schwieriger werden bei den anderen Städten. Gehört denn Witten nicht mehr dazu? Bitte? Ich weiß nicht gerade, ob Witten noch mit dazu gehört. Nein, also du kannst, das gesamte Revier hört ungefähr beim Rheinkreis Neuss im ländlichen Raum auf. Also von Neuss bis Aachen und von, ich sag jetzt mal, ungefähr Kerpen bis hoch nach Euskirchen. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dir geht es jetzt zunächst mal nur um die Anzahl, dass wir dir sagen, in der Gemeinde 0, in der Gemeinde 2 und so weiter und so fort. Ja. Und was passiert dann genau? Also normalerweise wäre es so, wenn wir jetzt mehr als das, was ich vermute, tatsächlich habe, würden denen, die jetzt in Frechen, in Brühl und sonst was gesammelt worden sind, würden aus den Ratsunterlagen zusammengestellt, um den Leuten vor Ort mitzuteilen, du kannst politisch aktiv werden, guck mal, das ist das, bis dann und dann kannst du dich in deiner Stadt bewerben, einbringen oder was auch immer. Diese Strukturentwicklung, die diese ganze Region haben wird, wird ein Thema sein, was uns im Landtagswahlkampf definitiv beschäftigt. Weil wir beziehen 80% unseres Stromes davon und es hat eine Wirtschaftskraft, was komplett aus ganz NRW aufgeht. So, und das Problem ist, deswegen muss es jetzt etwas schneller sein, dass bis zum 15.12. müssen sich diese Orga-Gruppen und sonst was melden, um dann sich dort entsprechend auch beteiligen zu können und. Danach ist dieses Thema vorbei. Also jetzt 15.12., nicht mehr 30.11. 30.11. müssen sie lokal sich machen und 15.12. ist, glaube ich, die letzte Einreichungsfrist war es. Müsste ich aber nochmal nachlesen. Okay, also wenn wir dir jetzt Zahlen geben, dann wird aber erst irgendwie irgendwas zusammengestellt von Piraten, die bereits in dem Bereich tätig sind. Also ich kann euch auch die Seiten, wenn ihr das gerne haben möchtet, diese Zukunftswerkstatt Braunkohlerevier, kann ich euch auch gerne zukommen lassen, damit ihr auch seht, ne, welche Region das ist, wenn das wirklich ist. Es geht um diesen Braunkohletagebau, Gasweiler, Inden und so weiter und so. Ja, das ist mir schon klar. Das kann man ja auch auf der Webseite alles, kann man sich ja einlesen. Was mir nicht so ganz klar ist, ist der zeitliche Ablauf. Also du kriegst von uns eine Zahl X, dann wer kümmert sich dann weiter? Also du sagst, es gibt ja schon Piraten, die lokal irgendwas machen. Die stellen dann Unterlagen zur Verfügung und schicken das an die anderen. Oder gibt es irgendwelche Links, die wir dann per Mail verschicken? Oder was passiert dann? Also sollte es sein, dass es nicht nur die 2-3 Städte sind, die es aktuell zusammen sich gerottet haben. So würde daraus, die wollen eine eigene Seite machen, die wollen mit den Bürgern ins Gespräch kommen und dann halt als Piratenpartei sagen, so welche Möglichkeiten haben wir? So, jetzt ist es so, die Leute, die in diesen Räten sitzen kommunal, kriegen die Unterlagen natürlich frei Haus, weil viele Sachen werden natürlich nicht sofort geteilt. So, dann kriegen die aber auch die Informationen, also auch da, wo wir keine kommunalen Mandatsträger sind. So, und jetzt geht es einfach darum, es sind ja schon so viele Anträge gestellt worden, wo man auch mal das aufzeigen kann, was passiert in deiner Region. So, und das, was halt wichtig ist, dass halt die Mittel im Moment sehr intransparent und sonst was sind und die anderen mich gefragt haben, ob wir eine Übersicht haben, was in dem nördlichen Kohletagebau tatsächlich vorhanden ist. Also an Piraten. Okay, also es geht im Grunde um eine Abfrage, ob es noch irgendwo Piraten gibt, die Interesse daran hätten, sich an diesem Projekt zu beteiligen. Und bevor wir beziehungsweise du oder jemand eine entsprechende Informations-E-Mail aufsetzt, willst du die Zahlen haben, um zu wissen, ob sich dieser Aufwand überhaupt lohnt. Richtig. So, um einfach zu sagen, wenn es keine Menschen vor Ort sind, so können die auch nicht reagieren, weil es nützt mir nichts, wenn ich jetzt aus der Nachbarstadt jemanden habe. Die müssen dort wohnen. Alles klar. Wärst du dann dazu bereit, das Schreiben vorzuformulieren, dadurch du dich mit dem Thema ja scheinbar auch schon beschäftigt hast? Ich sag ja, es machen im Moment Leute aus, ich glaube, es sind die Frechner. Die bereiten das ja jetzt schon mal intern für sich vor. Und ich habe nur gesagt, als ich damit von Wind bekommen habe, dass ich gesagt habe, Leute, denkt daran, dass wir eigentlich viel größeres Gebiet haben als nur eure Stadt. So, und das hat der, wird euch ja auch was sagen, Christian sieht das genauso als Polge-F des Rhein-Erft-Kreis. Er hat aber nicht die Möglichkeit, mehr als über Rhein-Erft zu gucken. So, und das Braunkohlerevier betrifft ja insgesamt 5 Kreisverbände. Okay, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, danke dir, Frank, erstmal soweit. Würde ich sagen, wir stimmen das ab. Okay. Bali, bist du soweit im Thema? Herzlich willkommen übrigens. Ja, schönen guten Abend euch. Tut mir leid, die Verspätung, aber es war nicht abwendbar. Im Thema bin ich nicht, von daher lasst mich aus. Okay, danke. Okay, Daniel? Dafür. Obereichwald? Dafür. Tatjana? Dafür. Ich bin auch dafür, Wilk? Dafür. Isan? Dafür. Alles klar. Damit haben wir den Antrag angenommen. Daniel, kümmerst du dich da drum? Oder Tatjana? Ich kümmere mich da drum, ja. Super. Dann schönen Abend noch. Danke dir. Okay, Bali, möchtest du noch deinen Bericht nachreichen oder irgendwelche Zahlen? Wir waren nämlich eigentlich schon durch mit der Vorstandssitzung, hatten nur den Frank auch noch mal ans Ende gestellt, weil er eben noch nicht da war. Meinen Bericht trage ich gleich noch ein. Ist nicht sehr viel, weil ich mich hauptsächlich um Schatzmeisterei bemüht habe und Ähnlichem. Und auch die Kontostände werde ich jetzt gleich noch in das Pad klicken. Aber ich gebe euch eine erfreuliche Nachricht. Ich habe jetzt auch die Kontostände der GLS. Auch da, falls Martin zuhört, ich habe es noch nicht so weit geguckt, gehen die Auszüge von 2020 und 2021 jetzt an die Selbecker Straße und dort haben wir zumindest 17.103,97 und 29,99 auf dem anderen Konto. Dann bin ich gerade bei der Umregulierung des Kontos Bochum, welches ich eigentlich erst auflösen wollte und jetzt gesagt habe, nein, da parken wir noch Gelder, weil wir ja bei dem im Volksmund gesagt Negativzins gelandet sind, werden wir da eine Umschichtung vornehmen und das eine oder andere Konto für ganz spezielle Zwecke nutzen, wie das Konto bei der Sparkasse Bochum als Veranstaltungskonto für LPTs und Co. da deutlich etwas einbezahlen werden, damit wir überall knapp unter den 50.000 sind, damit wir keine Zinsen zahlen. So, das erstmal so im Groben und ansonsten habe ich eine ganze Menge gemacht. Ich habe gestern Leute getroffen, ich mache wieder einen Stammtisch in Bielefeld. Ich habe eben Wähler von uns getroffen und deswegen tut es mir leid, dass ich mich verspätet habe um mittlerweile 45 Minuten. Tut mir leid, Job. Okay, danke. Gibt's Fragen zu Balis Bericht? Das ist nicht der Fall. Es gab eine Frage, natürlich trage ich das jetzt gleich noch ein. Aber ich bin jetzt gerade vor einer Minute nach Hause gekommen. Okay, dann sage ich es nochmal, weil es so schön ist. Die nächste Sitzung findet statt am 2. Dezember um 20.30 Uhr wieder in diesem Raum. Und ich beende die Sitzung um 21.13 Uhr. Vielen Dank. Stopp, ich hätte noch eine Frage. Ja. Was ist mit meinem Antrag? Der ist durch. Ja, ich konnte das nicht so schnell lesen. Alles gut. Okay. Ich hätte auch nur eine Kleinigkeit. Ja. Und zwar, da Daniel ja da ist heute. Und zwar, die Listen für die Aufstellungsversammlung, ne, für die einzelnen Wahlkreise. Wie schnell kriegt ihr das aktuell hin? Weil einige Kreisverbände ja wohl keine Daten bekommen haben in den letzten Tagen. Nach dem Wochenende sollte das zügiger gehen. Okay, habt ihr da schon irgendwie einen Ablaufplan? Weil die Leute denken ja immer noch, sie könnten das machen. Und das Zweite ist dein Tool, was du bei Piratentools hast, ne, mit der Akkreditierung. Kriegt man das eigentlich auch hin, dass da jeder irgendwo so einen festen Zugang kriegen könnte? Das ist ein Tool zum selber quasi installieren, dass du lokal während deiner Veranstaltung betreibst auf irgendeinem Computer oder einem Raspberry oder irgendwie sowas. Das, die Instanz, die online ist, ist ausschließlich zu Demo-Zwecken gedacht. Das System ist nicht dafür ausgelegt, dass es irgendwo öffentlich betrieben wird, sondern nur dafür, dass du es in quasi lokal vor Ort betreibst. Die Frage, also es kann sich quasi jeder das System selber installieren und kann dann da selber auch Accounts anlegen, wie er möchte. Ja, meine Frage ist, ob wir es auch hinbekommen würden, dass es eine Instanz gibt, die du den Kreisverbänden auf IT-Technik, so dann ist der Veranstaltungsleiter oder der Wahlleiter nachher dazu berechtigt, diese Daten dort auszulesen mit einem bestimmten Passwort. Ich hatte vor, eine Lösung zu machen, zum Beispiel, dass wir einen Raspberry vom Landesverband entsprechend vorbereiten und den dann zum Beispiel zur Verfügung stellen können, quasi vorinstalliert mit den Daten und so weiter. Da muss ich aber immer noch, da muss ich mir noch überlegen, wie ich das genau dann quasi mache und wir müssten als Landesverband entsprechend halt dann auch erstmal dafür was anschaffen. Aber es ist durchaus angedacht. Ja, aber auch so, dass jetzt für die Veranstaltungen, die noch dieses Jahr stattfinden sollten, dass das schon laufen könnte oder noch nicht? Ich glaube, wenn wir kurzfristig einen Finanzantrag machen und die entsprechende Hardware dafür besorgen, könnte das durchaus machbar sein, ja. Alles klar. Okay, darf ich jetzt die Sitzung beenden? Yay. Ende der Sitzung. 21.16 Uhr. Vielen Dank. Danke dir für die Sitzungsleitung.